Ach du meine Güte, wie viele Folien sind das denn bitte? Ich scrolle und scrolle und... Ja, 82 Folien für 90 Minuten. Und was genau passiert da? Ah, okay, hier. Anatomie für 21 Folien. Dann eine Theorie. Auch wieder 13 Folien. Dann ein kurzes Video. Na, immerhin. Aber dann geht es weiter. 28 Folien. Und so weiter und so weiter. Also lese ich da nur die Folien ab, zeige ein kurzes Video und dann rede ich wieder? Ach hier, eine Diskussionsfrage. Aber die Antwort kommt ja schon auf der nächsten Folie. Mhm. Weiter in den Folien. Da, eine Gruppenaufgabe. Aber das ist ja nur ganz schwammig beschrieben, was die da machen sollen und auch gar nicht wie. Finde ich denn einen Erwartungshorizont? Nein, da steht nichts. Oder, ach hier, auf den Folien 53 bis 60 steht auch schon die Lösung. Und dann geht es weiter mit Theorie bis, ja, bis zum Ende. Das war's dann auch. Okay, finde ich denn irgendwo noch Arbeitsblätter oder Übungsaufgaben? Nein, sieht nicht so aus. Also heißt das für mich 90 Minuten Vortrag mit ein bisschen Video dazwischen, eine Mini-Diskussion und eine kleine Gruppenaufgabe, wo die Lösung aber schon vorgegeben ist. Ja, puh, das kann ja was werden.